willkommen zur kleinen Extra-Session mit Marius Drescher. Er hat nämlich so viel gemacht, dass das gar nicht in die ursprüngliche Folge reingepasst hat. Und zwar wollen wir noch ein paar Remixe besprechen. Und zwar hast du ja ursprünglich das Original See What's Behind gemacht, zusammen mit Jori, richtig? Genau. Und da wurde dann auch der Remix von Marc de Pulse gemacht. War das so geplant oder haben die einfach von sich aus so spontan Remix rausgehauen? Also der Marc de Pulse und ich, wir haben halt, bevor es den Track überhaupt gab, haben wir halt auch schon ein bisschen geschrieben, ein bisschen gequatscht und ein bisschen geplaudert und so weiter. Ja, und als wir halt die beiden Tracks, also wir sind jetzt mein Freund Jori aus Hannover und ich. Ja, also als der Jori und ich die beiden originalen Tracks fertiggestellt hatten und die auf Amuse-Gueule, das ist ein Sublabel von Ostwind Records, als wir das da rausbringen wollten, haben wir uns halt gedacht, hey, wie wär's denn, wenn wir irgendeinen schönen Remixer uns dazu nehmen? Und dann haben wir halt den Mario von Ostwind Records halt gefragt, hey Mario, wie sieht's aus? Was hältst du von der Idee? Hast du vielleicht irgendwelche, ich sag mal, Angebote oder irgendwelche Leute, die du mir vielleicht mal vorstellen möchtest oder wo du sagst, hey, die könnten sehr gut dazu passen? Und er hat dann halt den Marc de Pulse gefragt und Marc de Pulse und ich, wir haben halt vorher schon mal ein bisschen geschrieben und so. Er war natürlich sofort einverstanden. Und der hat dann halt nicht nur einen Remix gemacht, sondern einen Remix mit neu dazu geschriebenen Vocals von Bo. Die beiden machen ja jetzt auch ein gemeinsames Album, so wie ich das mitbekommen habe. Ich verfolge das Ganze leider nicht mehr so. Und es war halt sehr interessant, wie er das Ganze halt neu interpretiert hat. Und ja, den hören wir uns einfach mal an, den Track. Ich will nicht mehr zurück, will nur noch bleiben, will, dass mich irgendwas berührt. Ja, ich will dabei sein, los komm schon, lass uns heil sein, sag einfach nie mehr nein. Sag nicht mehr nein. Du wolltest immer mal raus, ich hörte dich reden, die Welt lag dir zu Füßen, doch du hast sie nie betreten. Es gibt so viel zu tun und so viel zu regeln. Denk doch mal nach und ein bisschen an dein Leben. Sag nicht mehr nein. See what's behind. Einfach nie mehr nein. ja, ein weiterer Remix von dir persönlich jetzt, von einem fremden Song, ist der Remix von Tretroller von Clark Davis. Den hast du auf dem Oliver Shorys Label veröffentlicht, richtig? Genau, der Turnbeutel. Wie kam es dazu? Auch nur über den Markus eigentlich. Also der Markus kannte halt den Oliver Shorys damals schon. Und ich war damals der größte Oliver Shorys-Fan. Und dann hat der Mojito mich angeschrieben und meinte, hey, wie sieht's aus? Oliver Shorys meinte, du könntest einen Remix machen. Und ich so, wie? Also das war für mich ein Traum. Vor allen Dingen, weil ich davor halt auch schon einen Remix von Alex Q, der damals, beziehungsweise auch heute immer noch, einer meiner größten Vorbilder ist, von dem habe ich halt zu dem Zeitpunkt auch schon einen Remix bekommen. Und das war halt einfach, also besser hätte es eigentlich gar nicht mehr laufen können. Und ja, da habe ich natürlich dann direkt den Remix gemacht, den einige von euch sicherlich auch schon kennen. Und die, die ihn nicht kennen, werden ihn jetzt gleich hören. We'll be right back. gar nicht so lange her, soweit ich weiß, eine EP rausgebracht, die heißt What If. Was war denn da die Intention? Ja, also die What If EP kann man halt kostenlos auf meiner Bandcamp-Seite runterladen, also auch einfach Marius Drescher suchen. Die Intention dabei war einfach, Musik zu machen, rauszubringen, ohne das ganze Label-Gedöns auszuhalten. Ja. Wieso, was ist denn Label-Gedöns? Was ist denn da so stressig? Das Label-Gedöns ist insofern stressig, dass ich halt nie genau mich. Ich kann mich nie genau definieren. Das heißt, ich mache unterschiedliche Musik und viele Labels verstehen das nicht. Oder viele Labels sagen, es ist zwar schön und gut, aber es passt einfach nicht zu uns. Das ist eigentlich das, was ich am meisten höre. Dass viele Labels sagen, hey, hast du nicht Lust, mal eine EP rauszubringen in dem Stil von zum Beispiel Love oder Focus? Und dann sage ich halt immer, ja, ich würde es gerne machen, aber ich kann es einfach nicht, weil es halt nicht mein Stil ist oder nicht mehr mein Stil ist. Und mit der What If EP wollte ich halt einfach mal so ein kleines Zeichen setzen, dass man nicht nur Musik über Labels rausbringen kann, sondern eben auch in Eigenregie. Ohne großen Aufwand. Und die Tracks, die da drauf sind, heißen What If I Die Tomorrow, Cultures und The Misanthrope. Haben die Titel einen tiefergründigen Hintergrund oder? What If I Die Tomorrow ist entstanden, als es mir wirklich sehr, sehr, sehr, sehr schlecht ging. Also, wo ich wirklich dachte, dass ich sterbe. Dann Cultures ist halt entstanden, als ich relativ viel rumgereist bin letztes Jahr in den Sommerferien. Ich war halt in NRW relativ viel unterwegs und es tat mir mal ganz gut, raus aus Aachen zu kommen, weil Aachen relativ klein ist. Man kennt sich in Aachen, jeder kennt jeden, man kennt fast jede Ecke. Und es war mal ganz gut, einfach mal nach Köln zu fahren oder nach Essen zu fahren oder Düsseldorf und so weiter. Und einfach mal ein paar andere Eindrücke wahrzunehmen. Deswegen Cultures. Der letzte Track, The Misanthrope, ist entstanden, weil ich... Ich muss sagen, ich bin nicht unbedingt ein Menschenfreund. Also ich kann mit jedem Menschen normal reden, das ist kein Problem. Aber die menschliche Rasse an sich ist halt etwas, wo ich mich nicht mit identifizieren kann. Oder was heißt die menschliche Rasse? Das, was die Gesellschaft daraus gemacht hat. Das heißt, dieses ganze Schnelllebige und Oberflächliche. So, das sind Sachen, die ich wirklich verabscheue. Also wirklich verabscheue. Und weil ich bin halt öfters relativ wütend deswegen und bei einem meiner, ich sag mal, Wutausbrüche ist halt dieser Track entstanden. Okay. Ja, auf jeden Fall ist da schon bei dir immer was dahinter hinter den Tracks, das kann man ja schon so erkennen. Dass du da immer ziemlich viele Gedanken machst, bevor du was produzierst, oder? Gedanken gar nicht. Dass die Musik, die ich... Zumindest Gefühle. Ja, Gefühle, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Die Musik, die ich mache, basiert halt in erster Linie auf Eindrücke oder Gefühle oder wie auch immer man das nennen mag. Ich könnte jetzt nicht... Also wenn ich traurig bin, dann setze ich mich halt hin und mache traurige Musik. Ich kann dann keine fröhliche Musik machen. Und genauso ist es halt andersrum. Wenn ich richtig gute Laune habe, weißt du, die Sonne scheint, alles ist gut... ich habe langes Wochenende, weißt du, hab nichts, was mich nervt und so, hatte ein schönes Wochenende, feiern, was weiß ich, dann kann ich mich nicht hinsetzen und ein todtrauriges Lied schreiben, das geht nicht. Ja, und den besagten Track, The Misanthrope, hört ihr jetzt. zum Abschluss können wir noch einen Song von dir spielen, der Between Love and Hate heißt. Ja, halt diese typische Liebesthematik, die wahrscheinlich jeder Künstler schon zigtausendmal irgendwie verwendet hat. Sei es jetzt ein Rapper, sei es ein James Blunt oder irgendein Zeichner, das weißt du, das ist so eine Thematik, die einfach sehr viele Leute beschäftigt. Und mich hat es zu dem Zeitpunkt eben auch sehr, sehr, sehr beschäftigt. Und deswegen habe ich halt versucht, meine Emotionen in einem Lied ausleben zu lassen. Und dann sage ich schon mal vielen Dank für diese kleine Extra-Session noch. Gerne. Und dann hören wir gleich den Track. Macht's gut, viel Spaß damit.